Die Gesundheitsdelegation der DVRK unter Leitung vom Gesundheitsminister Kang Ha-guk startete am 5. November mit der Maschine von Pyongyang, um an der dritten hochrangigen asiatisch-pazifischen Sitzung über Kinderrechte in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur teilzunehmen.